Einheit 15. C. Übung 3a. Petra Gärtner? Hallo Petra, hier ist Civil. Civil, von dir habe ich ja lange nichts gehört. Wie geht es dir? Seitdem ich den Job als Verkäuferin beim Meiermarkt habe, geht es mir sehr gut. Die Arbeit macht mir richtig Spaß. Super. Prima, dass du so schnell nach deiner Weiterbildung einen Job gefunden hast. Seit wann arbeitest du jetzt schon bei Meiermarkt? Seit 1,5 Monaten. Ach echt? Schon 6 Wochen? Und was musst du so machen? Ich räume die Waren in die Regale ein, berate Kunden und arbeite auch an der Kasse. Sind deine Kollegen nett? Ja, sie sind sehr nett. Die Atmosphäre ist richtig gut. Darüber freue ich mich am meisten. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Was denn? Warum soll ich meine Gehaltsabrechnung aufheben? Es gibt keine Gesetze, dass man seine Gehaltsabrechnungen aufbewahren muss. Aber es kann Situationen geben, wo du sie brauchst. Zum Beispiel wird eine Bank meistens die letzten 3 Gehaltsabrechnungen von dir verlangen, wenn du einen Kredit brauchst. Stimmt. Wichtig ist aber, dass du im nächsten Jahr eine Steuererklärung beim Finanzamt abgibst. Ich zahle doch schon Steuern. Warum soll ich noch eine Steuererklärung machen? Du musst nicht. Aber wenn du eine abgibst, bekommst du vielleicht Geld vom Finanzamt zurück. Verstehe. Also Geld zurück wäre natürlich toll. Welche Unterlagen braucht man denn dafür? Du brauchst deine Steueridentifikationsnummer und den Ausdruck von deiner elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Oh je, von wem bekomme ich die elektronische Lohnsteuerbescheinigung? Die bekommst du Anfang des nächsten Jahres automatisch von deinem Arbeitgeber. Wenn du die Lohnsteuerbescheinigung hast, kannst du auch das Formular für die Einkommenssteuererklärung ausfüllen. Wo bekomme ich denn das Formular für die Steuererklärung? Die Formulare gibt es beim Finanzamt. Du kannst sie dort abholen oder auf der Internetseite herunterladen. Du kannst deine Steuererklärung auch elektronisch machen, also am Computer. Dafür gibt es die Software Elster auf der Homepage vom Finanzamt zum Download. Sag mal, ist das eigentlich sehr kompliziert, die Formulare auszufüllen? Eine Steuererklärung ist beim ersten Mal kompliziert. Viele Leute lassen sich deshalb von einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein helfen. Manche verwenden auch ein Computerprogramm dafür. Aber man kann auch zum Finanzamt gehen. Da gibt es Sprechzeiten für Fragen zur Steuererklärung. Außerdem kann ich dir im nächsten Jahr helfen, wenn es soweit ist. Einverstanden? Ja, das wäre super. Danke, Petra.